Im silbergrauen Regen, aus dem dunklen Moor, unter den niedrigen Kiefern, schlüpfe ich aus der alten Haut, hinterlasse milchweiße Fetzen, krieche rücklings, aber voller Hoffnung, über Wurzeln und Steine. Erscheine eigenartig schön, in fremden Augen, in deinen Augen, bleibe ich eine heuchelnde Made ohne Einsehen. So altere ich schnell unter der grünen Lampe des Waldes, wohne im Bootssteg, tief im Eisenholz, blinzele gelegentlich in die träge Sonne, nage Bitternis in den Magen, schmecke rieselnde Verzweiflung, und doch glitzerst du, unsterblich. Ich werde niemals fliegen im silbergrauen Regen.